Wir haben sehr unterschiedliche Auffassungen auf Darstellungsweisen gesehen. Es gibt bestimmt auch von Robert Kurz jetzt Bedürfnis, auf einige Themen mit einzugehen. Ich würde sagen, ihr beide habt jetzt erstmal gesprochen. Es müssen wir den Teilnehmern die Möglichkeit auch geben, ihre Meinung zu sagen. Da eigentlich ziemlich viele Diskussionswünsche sind, bitte ich euch darum, möglichst keine langen Chorreferate zu halten. Ich bin jetzt, also ich komme als Erster, dann die beiden. So. Ja, ich habe zwei Fragen. Peter Schurmann, Attac Berlin, Interessanten Getriebe. Ich habe zwei Fragen. Also erstmal kommt mir das vor, heute Abend, wie ein Streit um Kategorien, um Begriffe, um Marx-Zitate und sowas. Ich dachte immer, dass Sozialismus die weltweite Bewegung für eine klassenlose Gesellschaft ist. Das kam heute gar nicht vor. Die Klassenfrage und wie die Kategorien eben die Klassendifferenzen beeinflussen, das fehlte heute völlig, deshalb fand ich das etwas unpolitisch. Und dann die zweite Frage. Das war Witz. Es gibt ja nun das Beispiel China. Und zu China gibt es einen Marxisten, der ist jetzt gerade verstorben, Giovanni Arrighi, der hat ein Buch geschrieben, Adam Smith in Peking. Und hat versucht, dieses Konzept der sozialistischen Marktwirtschaft zu untersuchen, wie weit das klappt und wie weit das nicht klappt. Und hat eigentlich das verbunden mit einer neuen Imperialismustheorie der imperialen Zyklen und meint, dass China einen großen Erfolg hat mit seiner Entwicklung der Nutzung der Marktkategorien, weil sie zu schwach waren, noch selbstständig das ohne Kategorien zu machen, als ein langes Netz, aber die chinesischen Kommunisten, 72 Millionen, sagen in ihrem Programm, dass sie noch nicht im Sozialismus sind, sondern in der Vorbereitung und dass der Sozialismus, ähnlich wie Ulrich, eine lang andauernde Phase ist, in der man die Kraft gewinnen muss, um sich dann vom Weltmarkt abzukoppeln und dann selbstständige neue Modelle sozialer und politischer Organisation aufzubauen. Also diese lange Perspektive, die ist da bei denen drin und Giovanni Arrighi, der versucht das also ganz gut zu machen. Wir machen in den Schwarzen Rissen im November dazu eine Veranstaltung, die auch in der jungen Welt inseriert wird, kann ja interessiert dazu kommen. Frage an euch beide jetzt. Wie seht ihr denn den Erfolg der Kaffee Chinas, die wahre Geldbeziehung zu benutzen? Nicht so schlecht. Mit fast 2 Billionen Devisen. Hätte die DDR so viele Devisen bekommen, wäre sie heute in Armee. Oder? Gut, dann für mich war interessant, dass der letzte Punkt, der aufgeworfen wurde, die Frage der Ethik ist. Also nicht des Höher, Schneller, sprich des Mehrhabens. Und ein Volk, das allabendlich beim Klassengegner daheim ist. Daheim, sage ich jetzt mal. So richtig Kurz Mahler. Wie kann das frei sein vom Mehrhaben wollen? Das hat der kapitalistische Teufel erfunden. Andererseits kann ich nicht die Voraussetzungen für die Voraussetzung schaffen. Das heißt, wenn im Sozialismus nicht allwöchentlich das Fest des Sozialismus gefeiert wird, nämlich wir sind im Besitz der PM, der Produktionsmittel, welcher DDR-Bürger hatte überhaupt eine solche Überzeugung? Bei einer sozialistischen Veranstaltung mit demselben Klientel habe ich einen gesehen, der seine Hand hob. Einen! So, wenn das nicht der Fall ist, wenn die Voraussetzung für die Voraussetzung nicht geschaffen ist, dann muss ich sagen, dann klappt es nicht. Nur wenn ich im Sozialismus bin und mich als Trabantfahrer über einen Mercedes lustig machen kann, und zwar aus innerer Überzeugung, dann bin ich, aber nun wirklich, dann bin ich, da muss ich, da kann ich mit oder ohne Parteibuch dastehen, dann bin ich rot, aber tiefrot. So schnell geht das. Also ich hatte an der ganzen Diskussion auch an den Einwänden hier ein bisschen was gewundert. Es wird vollkommen abstrahiert, in welcher Zeit wir heute leben. Wir leben in der Zeit von Robotern und Computern. Das heißt, zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte haben wir potenziell die Möglichkeiten, wenn wir das wollen, jeden Gegenstand des täglichen Lebens in jeder beliebigen Menge herzustellen. Umwelt, anderes Thema, akzeptiert. Aber das ist die Potenz, die wir haben. Die nimmt überhaupt keine Angst. Und stattdessen wird öfters noch in der Vergangenheit diskutiert. Ich merke bei dir zum Beispiel, du lebst noch im Fordismus. Das kommt mir jedenfalls so vor. Ich habe über den Post-Fordismus einiges geschrieben. Zu tun. Ich bin keine Schuldin. Der entscheidende Punkt ist, anzuerkennen, was die neuen Kapazitäten und Potenzen sind. Wenn man das nicht tut, wenn man sozusagen die alten Dinge, die man unter anderen Verhältnissen gelernt hat oder glaubt, kapiert zu haben, auf die neuen einfach anwendet, ohne das Neue zu erkennen, muss man scheitern. Ich glaube, die Aufgabe, wenn wir hier rumgucken, stellen wir auch fest, dass wir hier einen Altersdurchschnitt haben, der über dem Bevölkerungsdurchschnitt liegt, deutlich jedenfalls, dann kann ich feststellen, dass gerade hier noch die Fresse an diesen Fragestellungen überhaupt besteht. Die besteht aber bei den jüngeren Leuten anscheinend überhaupt nicht mehr. Und die sind doch angeblich die Zukunft. Also ich denke, die Aufgabe, die hier existiert, ist noch viel größer, als sie angesprochen wurde. Ich finde es einfach gut, wenn wir auch ein bisschen mehr Realität sozusagen reinigen würden und uns fragen würden, was kann man mit dem, was wir heute Abend hier mitbekommen, morgen machen. Gut, nehmen wir jetzt noch zwei dran und dann geben ein vorne Möglichkeit. Ja. Ja, der Gedankengang, dass praktisch der Sozialismus die kapitalistischen Ideen automatisch, ohne dass das Volk übernommen hat, meiner Ansicht nach ganz überzeugend. Die Frage ist, wie geht es weiter? Und da habe ich nur ein Anhängnis, das sind die industriellen Revolutionen, die immer jeweils die drei, immer jeweils die neuen politischen Entwicklungen angesprochen haben. Und deshalb glaube ich auch, dass ein Gedankengang vielleicht für die Zukunft wäre, von der dritten industriellen Revolution, die Erfindung des Transistors, sagen wir es mal, 1848, da kommt man dann zum Steuern und Regeln und vielleicht kommt man dann einen Schritt weiter auf die Entwicklung einer neuen gesellschaftlichen Wirklichkeit, die jenseits dieses kapitalistischen Gebäudes liegt. Das wollte ich nur sagen. Ja, ich hätte gerne mal was von Methode der Erkenntnisgewinnung über die Bedingtheit bzw. Nichtbedingtheit von Warenproduktion und Sozialismus gesagt. Aber dazu möchte ich Sie fragen, wie viel Zeit ich da zur Verfügung hätte. Ich bräuchte dazu, weil ich ja aus Ihrem Referat entnehmen konnte, dass Sie, Herr Professor Kopf, gegen die Warenproduktion sind und nach klassischer Auffassung ist es ja wohl so, dass Warenproduktion, die Wertkategorie und natürlich unser geliebtes Wertgesetz eine Einheit bilden. Und beim Herrn Professor Nick habe ich das Gegenteil rausgehört. Und um also dort ein kurzes Plädoyer für die Gültigkeit des Wertgesetzes im System der ökonomischen Gesetze eines Sozialismus dort zu verteidigen, da bräuchte ich etwa 4 Minuten. Und da wollte ich nochmal fragen, ob ich dann irgendwie vielleicht noch als Mann bringen könnte. Ich denke, die anderen denken. Gut. Ja, also hast 4 Minuten, aber absolut nicht mehr. Ich lese ab, weil wenn ich das frei vortragen würde, ja, dann wird das eine Katastrophe. Das heißt, ja, wenn du damit einen Kenntniszuwachs meinst, bringen zu können, bekommst du die Zeit, aber nicht mehr als 4 Minuten. Dankeschön. Na los. Ach los. Okay. Also, ich möchte mal ganz bewusst die Frage Sozialismus und Warenproduktion, im Wesentlichen auch die Frage Sozialismus und Wertgesetz reduzieren. Die Frage der Geltung bzw. Nichtgeltung des Wertgesetzes ist nur systemtheoretisch logisch über die Klärung einer möglichen Systemregelungsrelevanz dieses ökonomischen Gesetzes beantwortbar. Anders gesagt, verhält sich das Gesellschaftssystem abhängig von einer Geltung bzw. Nichtgeltung des Wertgesetzes im notwendigen Sollwertbereich? Gibt es also einen Zusammenhang zwischen Wertgesetz und relativer Systemstabilität? Notwendige Bedingung für die Erkennung einer möglichen Systemregelungsrelevanz des Wertgesetzes für ein Verhalten des Gesellschaftssystems in einem sozialistischen Sollwertbereich ist aber die Erkennung des Wesens des Sozialismus. Das Wesen des Sozialismus wiederum, das heißt sein Invariantes, ist nur in einem Abstraktions- und Verallgemeinerungsprozess, in einer logischen Operation, in einer Begriffsbestimmung, also in einer Definition erfassbar. Folglich muss jede Analyse über das Verhältnis von Wertgesetz und sozialistischem System ihren Ausgangspunkt in einer Sozialismusdefinition nehmen. Bei hinreichendem Erkenntnisstand über das Objekt Sozialismus und daher hinreichendem Definitionsniveau kann aus der Sozialismusdefinition, also aus dem Wesen des Sozialismus, indirekt, deduktiv bzw. induktiv und induktiv auf die eine Geltung bzw. Nichtgeltung des Wertgesetzes geschlossen werden. Systemtheoretisch gesagt sind die notwendigen Systemelemente und Elementenqualitäten aus der notwendigen Gesamtheit der Relationen, das heißt aus der notwendigen Systemstruktur zu ermitteln, die wiederum aus einer Bestimmung der notwendigen Systemqualität des Sozialismus in abstrakter und verallgemeinerter Form folgt. Dialektisch-materialistisch gesagt, resultieren die notwendigen Teile aus der notwendigen Dialektik von Ganzem und Teil, die aus einer Bestimmung des notwendigen Ganzen in abstrakter und verallgemeinerter Form folgt. Dabei kann die materialistische Bahn wir die notwendige Systemqualität. Kurze Diskussionsverträge und keine Kurgerverrate. Klein, ja, ich noch eine Minute Zeit. Sie haben eine Frage von mir. Dabei kann die materialistische Basis für die notwendige Systemqualität bzw. für das notwendige Ganze des Sozialismus nur das Widerspruchssystem der kapitalistischen Realität sein. Bezogen auf die Ökonomie muss ein sozialistisches System die Lösung der Widerspruchsverhältnisse zwischen Produktivkräften und Produktionsverhältnissen im Kapitalismus sein. Gehören dazu ein sozialismusspezifischer Inhalt und eine sozialismusspezifische Form der Geltung des Wertgesetzes? Das ist die entscheidende Frage. Eine hinreichende Erkenntnis über das Wesen des Sozialismus in einer hinreichenden Sozialismusdefinition erfasst, ist notwendig und hinreichende Bedingung für die Feststellung einer Geltung eines in Form und Inhalt sozialismus-spezifischen Wertgesetzes. Das Problem ist aber, dass bislang nur Sozialismusdefinitionen vorliegen, die weder extensional noch intentional wissenschaftlich befriedigen können, da es sich unter anderem um Definitionen mit dem Fehler ungleichheitlicher Begriffsumfänge und um Definitionen mit der einfachen Ausfällung von Merkmalen handelt. Also ich habe grundsätzlich eine Der Sozialismus ist notwendig. Aber mir ist nicht ganz klar, vielleicht äußern Sie sich auch dazu, wie soll denn das dann anschließend funktionieren? Wie soll denn eine solch komplizierte Gesellschaft organisiert werden? Dazu gehören doch auch Menschen und vielleicht scheitert man an diesem Menschenbild, wie wir auch im Sozialismus gescheitert sind. Leute, die das eben wirklich gemeinschaftlich organisieren, dazu gehört das sogenannte neue Mensch, den wir schaffen wollten und den wir nicht geschaffen haben. Nicht? Eine zweite Frage an Harry Nick. Also ich bin noch nicht ganz zufrieden mit dem, was du hier erzählt hast. Im Grunde genommen hast du, ohne selbstkritisch zu sein, die Diskussion, die wir geführt haben, in unserer sozialistischen Ökonomie dargelegt, nicht? Aber keine großen neuen Erkenntnisse gebracht. Die Schlussfolgerungen, die du zum Schluss gebracht hast, die stehen also in den Eckpunkten der Linken, sind auch Forderungen der Linken, aber ökonomisch bin ich mit deinem Diskussionsbeitrag, mit vielen Dingen sind wir ja gescheitert, was du hier dargelegt hast. Ökonomisch bin ich zu keinen neuen Erkenntnissen gekommen. Da kann ich nicht so, Harry, bis jetzt nicht dran. So, jetzt habt ihr beide das Wort. Wir können ja mal umgekehrt anfangen. Ja, Harry beginnt. Wobei ich sehe, Zeit ist knapp, es gibt noch Wünsche, jetzt knapp zu antworten, insgesamt vielleicht noch länger als 5, 6 Minuten. Ist der Raum gemietet oder warum ist die Zeit knapp? Wie bitte? Ist der Raum gemietet oder warum ist die Zeit knapp? Naja, allgemein ist es so, dass wir versuchen, da die viele einen anstrengenden Tag hinter sich haben, das nicht zu sehr auszudehnen. Also wir werden, manchmal auch in der Regel machen wir 2 Stunden, aber wir können ein bisschen länger, 2,5 Stunden machen. Aber trotzdem wollen wir sehen, dass wir zu genau das auch ein Gewinn für alle, wir versuchen knapp zu antworten, nicht zu ausschweifen. Ja, also Zunächst, ich selber kritisiere Referenten nicht für Dinge, die sie nicht gesagt haben. Sondern wenn ich etwas auf der Seele habe, was da mir gefehlt hat, dann bringe ich das als eine Ergänzung oder vielleicht als Frage, aber nicht als Kritik. Das heißt, das Thema war heute nicht, wie wird der Kommunismus mal aussehen, sondern wie sind Warenproduktion und Sozialismus zu verbinden. Wobei ich gern dazu etwas sage. Also meine Vorstellung für eine ferne Zukunft der Menschheit ist tatsächlich die des Kommunismus, und zwar so, wie Marx dann als zweite Phase der kommunistischen Gesellschaft auch beschrieben hat. Und das wäre dann wirklich eine Gesellschaft, wo jeder nach seinen Fähigkeiten arbeitet und jeder nach seinen und seinen Bedürfnissen befriedigt wird, nach den Bedürfnissen verteilt wird, ohne Geldsystem. Aber das ist eine ferne Vision, sie ist erlaubt, wenn so viele Menschen an die Auferstehung nach dem Tode glauben, dann meine ich, ist es doch viel leichter, an eine solche ferne Zukunft zu glauben. Und meine Überzeugung ist das. Aber das ist nicht Gegenstand eines praktisch-politischen Programms. Also Sie tun mir nun wirklich leid, dass Sie die Zeit hier vergeudet haben, während ich, das für Sie vergeudete Zeit, ist, während ich gesprochen habe. Ich kann nur mich äußern zu den Dingen, wie ich sie heute sehe. Und so sehe ich sie im Wesentlichen, auch als Erwiderung auf das, was Robert Kurz hier vorgetragen hat. Und also in meinem eigenen Verständnis sind das so alte Kamellen zum großen Teil auch nicht. Wobei an frühere Diskussionen, die ja Ergebnisse hatten, zu erinnern, meines Erachtens nicht nur legitim, sondern wichtig ist. Noch eine andere Bemerkung. Es gibt eigentlich zu jedem Thema in der Debatte immer die Frage dann, ja, wer soll das machen? Wir haben nicht die Menschen, die das und so weiter. Wir müssen unsere Gesellschaftsvorstellung und die Vorstellung über anzustrebende Ziele und zu beschreitende Wege in Einklang bringen mit dem Zustande der heutigen Welt. Und gemacht werden muss das mit den Menschen, wie sie heute sind. Sie sind lernfähig, sie sind veränderbar, aber das sozusagen als Vorwurf. Also die Leute sind, die werden ja nicht so roh, aber die Verhältnisse oder die Menschen, die sind nicht so. Das halte ich nicht für produktiv und ich halte es auch nicht für gerecht. Wir müssen einfach die Zustände erst einmal akzeptieren und die Menschen mit ihren Haltungen und Meinungen, die sie heute an den Tag legen, akzeptieren. Und davon ausgehen müssen wir unser politisches Wirken auch einrichten. Dass sie hier Übereinstimmung mit programmatischen Forderungen und Vorstellungen der Linkspartei bemerkt haben, das ist kein Zufall, ja, das stimmt. Weil ich denke, in einem Punkt scheint mir das doch weiterführbar und ergänzungsfähig zu sein. Ich habe es versucht, das ist aufgefallen, das ist nicht, das ist nicht steht, das war nicht schön. Aber wir sind ja am Beginn auch, wenn wir auch Eckpunkte haben, alles Mögliche, da wird ja von den Parteivorsitzenden verwiesen. Aber im Grunde genommen sind wir doch am Anfang einer programmatischen Debatte und darauf einzustellen wäre meines Erachtens nicht. Und dazu würde manches gehören, finde ich jedenfalls, auch was ich hier vorgetragen habe. Und was die technische Revolution und Computerei betrifft, mein Forschungsbereich an der Akademie für Gesellschaftswissenschaften hieß in den letzten Jahren wissenschaftlich-technische Revolution. Also dazu gibt es eine Menge von Publikationen. Also ganz so neu ist das, wäre das nicht, dass Sie hier also mit Fordismus und Postfordismus, das sind Dinge, mit denen man sich vor Jahrzehnten befasst hat. Man kann natürlich nicht alles, was auch wichtig wäre, in einem solchen kurzen Vortrag hier einbringen. Dann bringen es da als Ergänzung und das kann die Sache ja nur bereiten. Ja, also ich wollte zunächst mal was klarstellen. Natürlich ist das Thema ja heute explizit ein begrenztes. Ich kann jetzt, wäre einfach unsinnig, jetzt zu Gott und der Welt und dem Klassenkampf und Tod und Teufel Stellung zu nehmen und zur Politik zu aktuellen. Es geht hier um im Grunde eine grundsätzliche theoretische Frage. Und für mich ist das jetzt erstmal der Versuch, sozusagen einen theoretischen Horizont darauf zu machen. Das verwechsle ich nicht zum Beispiel mit aktueller Politik oder sowas. Wenn Sie mich da fragen, ja, was stünde da jetzt an, würde ich sagen, ja, ein Punkt wäre zum Beispiel, da habe ich sicher mit vielen, die sonst, wo man sonst völlig konträr ist, Übereinstimmung, ein allgemeiner gesetzlicher Mindestlohn in ausreichender Höhe. Und das hieße wiederum natürlich auch aus meiner Sicht eine soziale Bewegung, die das durchkämpft, die entsprechende Machtmittel auch einzusetzen fähig ist, die also nicht einfach den parlamentarischen Dienstweg geht. Also Stichwort wäre alte Generalstreik oder ähnliches Lahmlegen der kapitalistischen Nervenbahn und sowas, fällt mir dazu ein. Also damit wir jetzt das nicht verwechseln, diese theoretischen Bestimmungen, die sind wichtig, aber sie sind nicht sozusagen etwas, was man jetzt aus der Tasche zieht und jetzt geht man vom Kaufhof und sagt es den Leuten oder man geht jetzt in die Politik und will das jetzt unmittelbar umsetzen. Das ist theoretische sozusagen Terrainbestimmung, die Klärung von Fragen erstmal grundsätzlich und programmatisch wäre das sozusagen in demselben Sinn, wie auch im alten Verständnis sozialistische Programmatik eben ein historisches Programm war, nicht etwas, was man jetzt unmittelbar sofort und in drei Tagen machen kann. Nicht? Also nur, damit da mal die Relation klar ist. Und bei den Grundsatzbestimmungen, ich habe versucht, das Ganze ein bisschen historisch aufzuziehen und nicht ohne Grund, weil es gibt eben immer diese Bedingtheit und daraus ergeben sich auch bestimmte Fragestellungen oder auch Lösungen oder auch Scheinlösungen, die dann irgendwann sich eben rausstellen als nicht tragfähig. Und wenn ich jetzt da am Schluss drauf eingegangen bin, dass dieses Problem Verwaltung der Sachen statt Verwaltung der abstrakten Arbeit oder der Arbeitskraft, dass das nicht etwas ist, was jetzt sozusagen eine theoretische Kopfgeburt ist, sondern dass das vom Kapitalismus selber ja auf die Tagesordnung gesetzt wird. Und da würde ich sagen, da ist es eben der Horizont überschritten, einer Frage gesellschaftlicher Reproduktion in Form einer Arbeitszeitrechnung organisieren zu wollen. Darauf kommt es ja selbst jetzt schon in den kapitalistischen Bilanzen gar nicht mehr primär an. Der Einsatz von abstrakter Arbeit, von menschlicher Energie ist das Geringste. Das Wesentliche ist der Einsatz dieser Produktivkräfte, dieser stofflich-materiellen Ressourcen, gerade eben in dieser dritten industriellen Revolution. Daraus kommt eine ungeheure Potenz der Reichtumsproduktion unter den kapitalistischen Kriterien, eben abstrakt, auch das Geld ist abstrakt, das heißt mit all den ökologischen und so weiter Nebenwirkungen, das muss man immer mit dazu sehen, aber grundsätzlich diese Potenz einer ungeheuren Reichtumsproduktion, bei der der Einsatz abstrakt menschlicher Energie überhaupt nicht mehr entscheidend ins Gewicht fällt. Insofern war bei Marx nicht so, dass er den Wert direkt bestimmen wollte durch Arbeitszeitrechnung, sondern für ihn war Abschaffung des Werts und damit der Warenform identisch mit überhaupt in Arbeitszeiteinheiten rechnen zu können. Aber er konnte natürlich nicht wissen, dass der Kapitalismus selber das überschreitet, dass die Produktivkraftentwicklung einen Punkt annimmt, obwohl er das im dritten Band des Kapital mit der steigenden organischen Zusammensetzung im genau analysiert hat, dass ein Punkt kommt, wo eben sozusagen der Kapitalismus selber an seine innere Schranke stößt, gerade weil er diese abstrakte Arbeit, diese Arbeitskraftmobilisierung nicht mehr leisten kann, weil seine eigene blinde Dynamik der Produktivkraftentwicklung diese Systembasis überschritten hat, nicht mehr integrierbar ist. Insofern ging es für mich jetzt nicht gerade nicht mehr um ein abstraktes Modell von Arbeitszeitrechnung, sondern um eben diese Verwaltung der Sachen, das heißt dieser produktiven Potenzen in sachlicher, wissenschaftlicher und so weiter Form, die der Kapitalismus hervorgebracht hat. Und wenn man mich fragt, wie soll das funktionieren, dann ist natürlich der Ausgangspunkt nicht ein utopisches Modell, sondern der kapitalistische Ist-Zustand, der aber an die Wand fährt. Ja? Also der Punkt ist ja, dass stillgelegt wird. Ja? Das, und das perspektivisch kann das noch grauenhaft werden. Ne? Das war also tatsächlich nicht nur die medizinische Versorgung stilllegt, viele Staatsfunktionen stillgelegt werden, alles mit der wunderbaren Formulierung, nicht weil die stofflichen Ressourcen nicht mehr da sind, das menschliche Wissen, die Potenzen, sondern weil es nicht mehr finanzierungsfähig ist. Das ist also für mich sozusagen der praktische Beweis, dass dieser Arbeitsware-Geld-Zusammenhang obsolet geworden ist. Und das gilt natürlich für die industriellen Produktionen erst recht. Wenn man bedenkt, was jetzt vermutlich allein schon in der Bankrottwelle, die jetzt momentan läuft, und das, was noch auf uns zukommt mit den staatlichen Substitutionen, die auch nur über Staatsverschuldung laufen, ja, wenn das auch aufhört, ja, was da an Stilllegungsprozessen das läuft oder könnte in einem absehbaren Zeitraum hinauslaufen, dass eben tatsächlich das gesellschaftliche Leben mangels Finanzierungsfähigkeit stillgelegt wird. Wie immer die Menschen, auch die Krisenverwaltung, die politische selber, darauf dann reagieren werden. Aber das ist der Horizont sozusagen, der für mich sich da aufmacht. Und da ist dann die alten Punkte, zum Beispiel Leistungsanreiz. Ja, Leistung ist sozusagen Input-Output-Verhältnis. Ja? Aber ist das denn zum Beispiel messbar oder überhaupt denkbar oder ist das überhaupt ein Kriterium, zum Beispiel bei Kultur, Wissenschaft, Medizin, Pflege, da ist doch das Leistungskriterium absurd. Ja? Und in der Fabrik macht es inzwischen bei VW zumindest großteils der Roboter. Ja? Ja? Also da ist sozusagen der Leistungsbegriff auch obsolet. Der beruht ja auf der abstrakten Arbeit, auf diese Roboten, wie es das ja, ne? Also abstrakte Energieverausgaben. Und letzter Punkt jetzt bloß mal so kursorisch ein bisschen, materielle Interessiertheit. Ja, gerade das, was Harry Nick da auch zum Teil angesprochen hat, würde ich sogar unterstreichen. Materielle Interessiertheit in dem Sinn, ja, dass man gern, ja, erstens mal wirklich genug nicht nur zu essen hat, sondern nicht vergifteten Stoff. Ja. Dass das also wirklich auch, dass man sich auch Zeit dafür nehmen kann, dass man Kulturgüter hat, dass man auch in Flüssen baden kann, nicht? Dass man Zeit hat, ist auch ein Materiell, für sich selber. Ja? Und der Zeitfonds, der wird ja jetzt nur negativ freigesetzt als Arbeitslosigkeit oder Unterbeschäftigung. Ja? Was ist aber die materielle Interessiertheit im Kapitalismus? Geld, Wert, Abstraktion, völlig abstrakt, eigentlich nicht sinnlich stofflich materiell, sondern diese Realabstraktion Geld. Und die wird ja jetzt selber, das wird obsolet, weil das ist ja die Grundlage dafür, dass der Kapitalismus jetzt in die Krise kommt, diese ganze Finanzblasenökonomie platzt. Ja? Und danach kommt nicht wieder Phönix aus der Asche, wieder so ja, das Recht auf Arbeit oder wie überhaupt, oder auch die Hineinzwiebelung wieder in die abstrakte Arbeit, sondern das bleibt leer. Ja? Die Produktivkraft, der Kapitalismus kann vieles, aber er kann seine eigene Produktivkraftentwicklung nicht zurückdrehen. Er kann nicht sagen, um Gottes Willen, meine Substanz ist ja die abstrakte Arbeit und jetzt geht das flöten und jetzt komme ich in die Krise, dann gehe ich halt zurück zur Dampfmaschine, damit wieder mehr Arbeit kann. Und dann können die Sozialisten sagen, ja, und dann können wir auch das Recht auf Arbeit und so weiter. Aber das ist natürlich Quatsch. Ja? Wir können nicht zurück und das ist auch blödsinnig. Ja? letzter Punkt, um mal ganz konkretistisch noch zu werden, China. Nicht? Also da stimmt ja gar nichts. Nicht? Also erstens mal ist das ein brutaler, vor ein paar Jahren noch hätte man gesagt, Raubtierkapitalismus. Nicht? Paradoxe, historisch paradoxerweise unter dem Staatsregime einer nominell kommunistischen Partei. Zweitens mal geht er dann eine Schere auseinander. All das, was in 40, 50 Jahren industrieller Entwicklung tatsächlich als nationalökonomischer Entwicklungsplan aufgebaut worden ist, das geht ja jetzt alles mangels Rentabilität im Bach runter. Die ganzen Binnenindustrie müssen ja geschleift werden. Ja? Drittens, das, was da der Erfolg sein soll, das konzentriert sich vor allem in der Perlenkette an der Küste, diese Exportwirtschaftszone. Hauptsächlich eine Kombination von importiertem Hightech und extremem Billiglohn. Mhm. Kann man ja sehen, die kasernierten Arbeiterinnen, die gelegentlich mal verbrennen oder sonst wie zu Tode kommen. Nicht? Vor allem beruhend auf den Investitionen westlicher Konzerne, von US-Konzernen, von japanischen, von europäischen Konzernen. Nicht? Die damit ihre eigenen Märkte beliefern und die Illusion, dass für China eine eigenständige Entwicklung daraus kommen sollte, während sie gleichzeitig die bisherige nationalökonomische Entwicklung schleifen, ist ja, denke ich, grotesk. Und viertens, diese ganze Exportindustrialisierung beruht ja auf einer ganz einseitigen Exporteinbahnstraße über den Pazifik. Ja? Das heißt, es geht sehr großen Teilen in die USA. Nicht? Und womit kaufen die das? Bei seit 20 Jahren fallenden Reallöhnen. Ja? Das ist gekauft worden aus der Umverteilung, vor allem über die Mittelschicht dieser Finanzblasenökonomie. Nicht? Zuletzt eben diese riesigen Immobilienblasen. Damit haben die ihre künstliche Kaufkraft substanzlose erzeugt. Ja? Und das ist ja jetzt kaputt. Ja? Das hört jetzt auf. Also meine Prognose ist, hoffentlich nicht schon innerhalb von Monaten, aber innerhalb der nächsten Jahre, wird China den größten aller Crashs hinlegen. Mit entsprechenden Konsequenzen für die Menschheit. Vielleicht erinnern Sie sich daran, dass ich das mal gesagt habe. Also insofern denke ich, die Frage der sozialistischen Programmatik und die Frage der Warenproduktion, das stellt sich wirklich aus nicht esoterischen und philologischen Erwägungen, weil der Marx das mal so gesagt hat, sondern ganz praktisch historisch, aus dem erreichten Entwicklungsgrad des Kapitalismus selber und der Widersprüche, die damit hervorgebracht worden sind. Und dem muss man sich halt stellen. Ne? Und ich sehe momentan nicht viel. Also ich würde sagen, in gewisser Weise, wir müssen zurück auf Los. Ja? Also einmal dieses bloß abstrakte Postulat bei Marx und selbst noch im Programm der SPD ernst nehmen, ja? Neu stellen. Zweitens, zurück auf Los in dem Sinn, dass das, was ja bisher nicht passiert ist, meiner Ansicht nach, die wirklich kritische Aufarbeitung der realsozialistischen Planung, nicht im Sinn jetzt des Ankommens im Kapitalismus, sondern eben, warum ist das über diese Ankommen, über diese Planung in Wertkategorien sozusagen gescheitert, wobei ja sozusagen es ja durchaus da war, das ist das, worauf der Uwe Stellbrink mich so ein paar Mal aufmerksam gemacht hat, es war ja was da, der Versuch in sogenannten naturalen Kategorien, ja? Also es sollte ja um die materielle Interessiertheit auch in diesem stofflichen Sinn gehen, dass es uns materiell gut geht, ja? Dass genügend Güter handfeste zur Verfügung stehen. Aber gleichzeitig war ja diese Planung dann in den staatsbürokratisch in diesen kapitalistischen Formenkategorien. Und ich denke, so beides machen zu wollen, das hat sich gebissen. Und das hat sich dann sozusagen im historischen Prozess rausgemängelt. Sowohl die inneren Widersprüche haben sich entfaltet, als auch eben der Druck vom Weltmarkt her. Ne? Also wäre jetzt die Frage, das neu aufzuarbeiten, ich sage nicht, dass man da jetzt irgendwann kein München aus dem Hut zaubern kann, aber dass man vielleicht sich angesichts dessen, wo man doch Jetzt sieht der Kapitalismus selber, der ist jetzt sozusagen in einer paradoxer oder ironischer Weise in einer ganz ähnlichen Situation. Ja? Nämlich der scheitert an sich selber. Ja? Bis hin zur Zahlungsunfähigkeit, zur drohenden. Ja? Also dann würde ich sagen, wenn der Kapitalismus selber nicht mehr zahlen kann, soll man doch mal fragen, ob diese Zahlungs- und Finanzierungsfähigkeit wirklich das Geld vorbei ist. Ja, wir haben jetzt Riesenspanne. Das Problem besteht in unserer Diskussion ja daran, dass verschiedene Ebenen diskutiert werden. Einmal die theoretische Ableitung, Problematik, die Auseinandersetzung, welche Beziehung gibt es zwischen Ware, Geld, abstrakte Arbeit und in sozialistischen oder kapitalistischen Produktionsfällen gibt es hier eine Vereinbarung. Da gibt es ja stark auch entgegengesetzte Auffassungen, nicht vereinbar aufgrund grundsätzlicher Widersprüche, grundsätzlicher Übereinstimmung, Ware, abstrakte Arbeit, Kapitalverwertung. Die zweite Frage ist, konkret zu analysieren, woran ist eben das Modell gescheitert? Welche Rolle hat da Warenproduktion gespielt? Das sind ja auch die verschiedenen Auffassungen. Wichtig wäre, mal auch zu überlegen, das ist eine Frage, die wir auch aufschließen in vielen Diskussionen, auch mein Ziel heute auch, es wird im begründet, Realsozialismus ist eben an der Nichtvereinbarkeit der Ware und Sozialismus gescheitert. Wenn man, ich kenne niemanden, der in der DDR oder in anderen sozialistischen Ländern eine Verantwortung getragen hat, in der Planung, in der Wissenschaft oder auf anderen Gebieten, der der Meinung ist, das wäre besser gegangen ohne Ware und Wert. Sondern alle, die praktische Erfahrung mit den konkreten Widersprüchen auseinandersetzen, verbunden sind, sind der Meinung, wir müssen das anders lösen, aber nicht indem wir Ware Wert abschaffen. Nun ist da praktische Erfahrung noch kein Beweis. Aber ich glaube, man kann das nicht ganz beiseite schieben, dass diejenigen, die jahrzehntelang eben mit diesen Problemen sich auseinandergesetzt haben, eben der Meinung sind, wir müssen das in anderes herangehen. Ja, wir haben in einer anderen historischen Epoche. Wir leben heute im Jahr 2009. Ja. Wir haben heute andere Verhältnisse. Ja, cool, das ist nicht weiter. Ja. Natürlich, aber das ist die Frage, sind die neuen Probleme, Herausforderungen, vor denen wir heute stehen, lösbar, wenn wir sagen, wir verzichten oder wir überwinden abstrakte Arbeit, das war auch nichts. Nee, die Produktivität ist doch da. Sie produziert so viel, dass sie nicht mehr werden, um sie verkaufen zu können. Klar. Du gehst wahrscheinlich nur aus von den hochentwickelten Industrieländern und von der Masse der Weltbevölkerung, die eben nicht in der Lage ist, ihre grundlegende Existenz zu sichern. Weil der Markt voll ist mit den Produkten, die hier bei uns in der Welt produziert. Aber wir können jetzt nicht alle Fragen auf einmal diskutieren. Es geht darum, einmal aus der Vergangenheit zu analysieren, aber vor allem eben mit den zukünftigen Herausforderungen und Bedingungen auch zu sagen, welche Schlussfolgerungen daraus zu ziehen sind. Damit bin ich einverstanden, wenn man sagt, der Kapitalismus, heute Kapitalismus hat bewiesen, dass diese Marktregulierung zu einem Untergang führt, zu solchen Widersprüchen, Finanzierung, ökologisch und in der Existenz und Lebensweise der Menschen. Das, glaube ich, da stimmen wir überein. Das kann auch keine Schlussfolgerung für den Sozialismus sein. Aber ist zum Beispiel, jetzt meines Erachtens ganz klar, ein sozialistisches Konzept kann nicht davon ausgehen, dass die grundlegenden Elemente der Daseinsvorsorge von Bildung, Gesundheit bis zur Wohnung, auch öffentlicher Verkehr, über Warenproduktion reguliert werden. Das ist für mich auch eine klare Erkenntnis aus der Vergangenheit und aus dem heutigen Problem. Aber ist eben die Frage, Sozialismus, wenn er Chancen hat, er entsteht ja nicht im luftleeren Raum, sondern im Prozess der Auseinandersetzung. Er wird nicht auf der ganzen Welt, ich glaube, da stimmen wir auch überein, noch einmal siegen, sondern in gegenwärtigen Transformationen, scharfen sozialen, politischen Auseinandersetzungen, auch konfrontiert mit Weltmärkten, können wir ja nicht uns davon isolieren. Effizienz ist notwendig. Das heißt, alle diese Fragen, auch mit den neuen Bedingungen, Voraussetzungen, hier Computer, Technik, also Produktivkräfte, mit denen müssen wir ausnutzen. Aber das heißt ja nicht, dass wir die Effizienzfrage, die heute unter ökologischen Aspekten, das ist ja die Schwierigkeit, wie dieser ökologische Umbau Veränderung grundlegend herangehen, eine neue Lebensqualität berücksichtigen muss. Das heißt, es sind eine Vielzahl von Fragen vorhanden. Meine Schlussfolgerung ist, der soziale bisherigen Erfahrung hat bewiesen, dass es ohne Warenproduktion nicht geht. Es ist bisher nicht gelungen, und da stimmen wir wahrscheinlich wieder überein, nachzuweisen, dass es mit der Warenproduktion geht. Aber das ist für mich keine Konsequenz, keine, daraus leite ich nicht die Konsequenz ab, die Warenproduktion abzuschaffen. Es wird keine widerspruchsvolle Verbindung, widerspruchslose Verbindung Sozialismus und Warenproduktion geben. Es wird negative Wirkungen geben, die können nicht verbunden werden. Aber die Frage ist, ob auf Kosten dieser negativen Wirkung, sagen wir, werfen das insgesamt über Bord und nutzen nicht die positiven, und eine solche gesellschaftliche Regulierung und Planung nicht möglich ist, dass diese negativen Aspekte zurückdrängt und versucht eben die positiven Möglichkeiten, stimulierenden Wirkungen unter Berücksichtigung all dieser Veränderungen stärker auch zu realisieren. Das ist für mich die ungelöste Frage, die wir stehen. Kann ich mal hier zwei Sätze sagen? Du kannst schon zwei Sätze sagen. Ich wollte jetzt bloß nochmal die Problematik, vor der wir stehen, eben die Erfahrungen aus der Vergangenheit für die Zukunft gegenüber mit den neuen Bedingungen, mit denen wir konfrontiert sind, die auch nicht nur national, sondern global stehen, und unsere Diskussion eben nicht nur für hochentwickelte Industrieländer zu ziehen, sondern für den Gesamtprozess, vor dem wir heute stehen, dass wir eine längere Zeit eben unterschiedliche Systeme nebeneinander bestehen und auch in Beziehung zueinander stehen können. So, du kannst dann nachher auch sagen, jetzt war erstmal. Ja, ich habe jetzt mal eine Frage. Klaus, einmal nach deinen Ausführungen jetzt und auch an Harry Nick gleichermaßen. Ich habe versucht, alle Argumentationen nachzuvollziehen. Und wenn ich deine Quintessenz eben nehme, dann heißt die, wir haben keinen positiven Beleg, dass Sozialismus und Warenproduktion funktioniert haben, denn er ist ja gescheitert, also wenn wir schon über praktische Ergebnisse reden. Und es hat auch noch keine Gesellschaft gegeben ohne Warenproduktion. Und daraus leitet, okay, ja, gut, wir haben noch vormoderne Gesellschaften, ja, ohne Warenproduktion, was ja schon auf den historischen Charakter der Warenproduktion verweist. Und gerade deswegen, dann nehme ich das als Hilfsargument, die freundliche Korrektur noch dazu, ich habe keine Logik, weder bei dir, Klaus, noch bei dir, Harry Nick, gehört, warum denn der Sozialismus unbedingt eine Warenproduktion haben muss. Es wird nur immer konstatiert, es muss aber sein. Du hast gerade gesagt, da deckt ihr euch ja beide inhaltlich, Bildung, Bilden, Wohnen, Kultur, Gesundheit etc. soll nicht der Warenproduktion unterliegen. Nun erklärt mir doch inhaltlich endlich mal, warum denn der in Gänsefüßchen Rest der Warenproduktion unterliegen muss. Da habe ich nämlich von euch keinen dazu gehört. Das hängt eben, ich will keinen neuen Beitrag leisten, mit der ganzen Frage Effizienz zusammen. Mit dem ökonomischen Druck, ökonomisch, die hängt zusammen mit den Weltmarktbeziehungen, die eben für längere Zeit nebeneinander bestehen, und für die Spielräume ökonomische Interessen der Betriebe, habe ich es darauf eingegangen, dass Zusammenhang besteht mit Ergebnissen und Möglichkeiten der Eigenentwicklung. Es gibt eine Reihe ökonomischer Erfordernisse, die nicht ohne sinnvoll ohne Warenproduktion genutzt werden. Und jetzt tut es zu machen. Also thesenhaft. Thesenhaft heißt, es sind Behauptungen, ohne Versuch, das näher zu begründen. Ich glaube nicht, dass der Kapitalismus Kraft einer inneren Entwicklungslogik der Selbstzerstörung bedient. Also das glaube ich nicht. Es hat zu viele Zusammenbruchstheorien gegeben, die reichen von Rosa Luxemburg bis über den Ganzmann, über Keynes, über die Bedürfnissättigung und Stagnationsfalle und so weiter und so fort. Das ist alles meines Erachtens nicht überzeugend und soweit die Dinge weiter zurückliegen, ist es auch historisch widerlegt. Zweitens. Wir können hier wichtige Themen, die hier eigentlich hereingehörten, nicht en passant hier auch mit behandeln. Das heißt, die Frage, warum dieser Realsozialismus, dieser sozialistische Versuch, für den Heiligen eben gescheitert ist, das ist ein eigenes Thema. Darüber kann man sich, und meine ich, sollte man sich auch mal wieder unterhalten, ausführlich, aber zum Gegenstand eines besonderen Themas, einer besonderen Abendveranstaltung machen. Drittens, und das wäre ein Versuch hier, zumindest vom Ansatz her, auf die Frage, die eben gestellt wurde, zu antworten. Wir müssten, wenn es um die ökonomische Struktur, um das ökonomische System eines Sozialismus geht, uns Gedanken machen über das System, die Struktur des gesamten Aneignungsprozesses. Also nicht hier einfach Eigentumsfälle, staatliches und andere, sondern das System, die Struktur von Aneignung als dialektisch widersprüchliche Beziehung zwischen gesamtgesellschaftlicher Aneignung, assoziierter Verstand, zentrale Planung und Leitung auch, und ihre Verbindung mit kollektiven Interessen, also hier sind gemeint territoriale und betriebliche, und schließlich individuelle Interessen. Darüber ist viel nachgedacht worden, im Zusammenhang damals mit unserem neuen ökonomischen System. Im Übrigen bin ich nicht dafür, dass man Leute, die auf frühere Gedanken zurückgreifen, sagen wir mal auf Hegel oder Aristoteles, für die Gestern oder Vorgestern hält. Und auch diejenigen nicht, die Erfahrung aus der DDR hier nochmal wachrufen. Tut mir leid, in dem Zusammenhang zu sagen, dieses Buch Gesellschaft und Betrieb, von dem ich sprach, hatte vor allen Dingen das Anliegen, das System dieser Aneignung und die Widersprüchlichkeit, bis hin zu Überlegung, wie steht es denn eigentlich mit dem Konkurs von einem warm produzierenden Sozialismus, wie müsste das praktisch geschehen. Und wenn wir dieses System der Aneignung analysieren, werden wir finden, ohne wahre Geldbeziehung funktioniert das nicht. Weil durchgehend eine Beziehung zwischen Leistung und Aneignung des Resultats hergestellt werden muss. Und zwar nicht nur für im Sinne des Leistungsprinzips, Lohn und so weiter und so fort, sondern auch für kollektive Einheiten, auch für Betriebe, die Schwäche der betrieblichen Interessen an hoher Effektivität war eines der wichtigsten Ursachen für die Schwäche des gesamten die wirtschaftliche Schwäche dieses gesamten sozialistischen Systems. Und für die Territorien gilt das ähnlich. Darüber könnten wir es mal unterhalten. Ja, also ich wäre jetzt eigentlich schon auch noch mal kurz dran. Ne? Also zunächst mal, weil es gibt ein paar logische und ein paar andere Probleme. Also was den Begriff Zusammenbruch angeht. Ne? Ich mache mich immer darüber lustig oder ich nehme das, akzeptiere das, aber im Grunde genommen ist das natürlich der falsche Begriff, weil man einen Zusammenbruch sich vorstellt, der fällt jetzt um wie ein Mensch, der einen Infarkt erleidet. Ne? Und wir schauen uns das an und dann ist der halt tot und wir sind da. Ne? Dummerweise sind wir das aber selber, ja? Weil das ja unsere Vergesellschaftung ist, ja? Und unsere tägliche Reproduktion unseres Lebens. Und natürlich ist das nicht einfach so zack, bumm, sondern der präzisere Begriff von Marx lautet innere Schranke. Und es gibt auch da das Adjektiv noch historische innere Schranke. Das heißt, es baut sich auf im Laufe dieser blinden Dynamik der kapitalistischen Geschichte. Und was wäre es dann? Das wäre, ich habe es ja schon angedeutet, ein sukzessiver, qualvoller Stilllegungsprozess von Ressourcen, schließlich auch von Lebensnotwendigen, weil sie durch das Nadelöhr der Verwertung nicht mehr durchgehen. Und diese ganze wahre Geldbeziehung, deren Grundlage ist ja bereits, das überhaupt, habe ich ja versucht auch in meinem Referat so, mal kurz anzudeuten, deren Grundlage und Voraussetzung ist ja der Warencharakter der Arbeitskraft, nur deswegen flächendeckende Warenproduktion. Und die Logik des Ganzen ist natürlich aus, sag's mal jetzt populär, aus einem Euro zwei machen. Ja? Und wenn wir jetzt von Effizienz reden, die gesamte Effizienz bezieht sich darauf, wie mache ich am raffiniertesten und am effizientesten eben aus einem Euro zwei. Das hat aber nichts zu tun mit einer Effizienz in Bezug auf die Lebensbedürfnisse, auf die stofflich, materiellen und sozialen Fragen. Ja? Also wenn ich zum Beispiel sage, Effizienz in Bezug auf Medizin, ja, würde das bedeuten, optimal die Ressourcen einzusetzen, die da sind, die das menschliche Wissen, die Ausbildung entsprechend zu steuern und möglichst so, dass eben für die Menschen da auch Zeit ist, das zu machen, weil das eben nicht so wie ein Autoteil, ne, produziert wird, gemacht werden kann. Und was ist die Effizienz, die hier verlangt wird? Ja, das ist die, das Krankenhaus betriebswirtschaftlichen Kriterien zu unterwerfen, eben aus 1 Euro 2 machen. Und dann werden auch die Pfleger entlassen, dann hetzen die Putzfrauen durch die Krankenzimmer, dann werden die Kranken betreut und eben wirklich behandelt wie Maschinenteile. Ja, aber das wäre doch nicht ein Sozialismus, die Effizienz. Ja, dummerweise ist das aber das Effizienzkriterium, das aus der wahre Geldbeziehung folgt. Und da kommt dann auch die Frage der Verantwortung, ja. Wofür haben wir eigentlich Verantwortung? Ja? Nehmen wir wieder den medizinischen Bereich. Haben wir Verantwortung dafür, ja, dass die vorhandenen Ressourcen optimal genutzt werden, dass also die Menschen wirklich, dass denen das zugutekommt, dass sie die entsprechende medizinische Versorgung haben? Oder haben wir Verantwortung dafür, dass diese Finanzierungsfähigkeit da ist? Wenn die nicht mehr da ist, dann muss eben stillgelegt werden. Dann werden die Leute, obwohl alles da ist, wird nach Hause geschickt, wird dicht gemacht. Ja, ja. Und da würde ich sagen, in dem Bezug sollte man verantwortungslos werden. Dem Kapitalismus gegenüber vollkommen verantwortungslos diesen Finanzierbarkeitsterror auch andrangen und sagen, da ist hier doch eine riesige Diskrepanz, die muss irgendwie gelöst werden. Auf der einen Seite die Ressourcen da, die menschlichen Fähigkeiten, sogar die ausgebildeten Leute da, ja, alles da, und auf der anderen Seite leider nicht mehr Finanzierungsmittel. Ja, das ist Kapitalismus. Ja. Du redest davon von Kapitalismus und unterstellt, dass Geldlogik gleich Kapitallogik ist. Genau. Ja, aber das haben wir doch jetzt angekommen. Das war doch die praktische Erfahrung. Ja, deinem Kapitalismus entscheidet. Nein, jetzt wird es aber dann ein bisschen paradox, weil es war ja auch immer klar, der Realsozialismus, der hat in sich hat ein Problem dieser bürokratischen Paralyse und Starrheit gehabt, aber gleichzeitig, da hätte er ja sogar noch weiter existieren können für sich sozusagen, wenn er nicht gleichzeitig eben über die wahre Geldform an Weltmarkt angebunden gewesen wäre. Und da kam ja der Daumen drauf. Wenn er zur Naturalwirtschaft zurückgegangen wäre. Ja, also da kam er drauf. Und jetzt weiß ich nicht so recht, wenn dann vorhin gesprochen worden ist, von das Original zur Geltung bringt. Ja, das Original, tut mir leid, das ist die kapitalistische Verwertungslogik. Eben nicht! Ja. Es gibt das Geld hat Kapitalfunktion, es hat aber auch Geldfunktion. Und es gibt auch bei Marx eine deutliche Unterscheidung zwischen beiden. Geldfunktionen müssen nicht gleich Kapitalfunktionen sein. Das ist bei dir völlig dasselbe. Also bei Marx ist das bloß ein Darstellungsproblem, wenn er von der sogenannten. Nee, bei dir ist es ein Darstellungsproblem. Wenn er von der sogenannten einfachen Zirkulation spricht, dann ist es bloß eine Stufe in seiner Darstellung. Er meint nicht, dass es eine kapitalunabhängige, einfache Zirkulation gäbe. Ja? Es sagt, so erscheint es, solange wir erstmal nur von diesen einfachen Warenkategorien ausgehen, aber sobald wir uns das Ganze anschauen, werden wir sehen, dass diese einfache Zirkulation in Wirklichkeit die Realisierungssphäre des Mehrwerts ist, die gesellschaftliche Funktionswerte des Kapitals und nichts anderes als der Gegenwart. Jetzt liegen eine Reihe von Wortmeldungen vor, ganz knapp. Klaus Böck, du hast dich gemeldet, ne? Vorhin ist erledigt. Peter Stier. Ich bin von einer Chefökonom, der sich mit dem Sozialismus beschäftigt hat. Ich möchte noch eine praktische Erfahrung. Hier werden Gegensätze aufgebaut, die so in der Wirklichkeit nicht existiert haben können. Wir hatten immer die Verwaltung von Sachen, wo nicht die Geld- und Kapitalkategorien, die wir gegolten haben. Also, da sind wir auch im System der materiellen Bilanzen, die da existiert, und wir hatten dieses andere System, und das eigentliche Problem war, diese beiden Dinge miteinander zusammenzubringen. Und das war widersprüchlich. Und das war widersprüchlich. Und es war kein Ausschluss der Verwaltung von Sachen oder der Planung von materiellen Ressourcen. Und insofern haben in den Krankenhäusern natürlich nicht die Kapitallogik. Genau. Ja, das wollte ich ja anerkennen. Wie heute. Das wollte ich ja anerkennen, weil ich sagen, deswegen müsste man nochmal zurückgehen und diese sozialistische Planwirtschaft nochmal anders kritisch aufarbeiten, wie hier die Beziehungslage war, statt einfach zu sagen, hurra, jetzt zur Entfesselung der wahren Geldlogik, weil nur das ist das Original. Das hat ja keinen Zweck hier, etwas zu polemisieren, was nicht Gegenstand ist. Es hat keiner gesagt heute, dass es darum geht, eine möglichst volle Entfaltung der wahren Geldlogik, um damit Sozialismus zu machen. Es geht um die Frage, ist Effizienz im Sinne sozialer, ökologischer Effizienz im Vordergrund einer Sozialistik steht, auch einer wirklich hohen Qualität der Bedürfnisbefriedigung unter diesen neuen veränderten Bedingungen, ist ohne eine effiziente Produktion nicht realisierbar. So, das ist die Frage, um nicht der, es geht nicht um den Selbstzweck, wahre Geldbeziehungen zu entfalten, sondern inwieweit können solche Kategorien oder müssen solche Kategorien ausgenutzt werden, um die Zielstellung einer sozialistischen Gesellschaft, eben Emanzipation, Verkürzung Arbeitszeit, Nutzung der Zeit am besten, Mitbestimmung, also ökonomische Interessen zu realisieren. Das ist eigentlich die Frage, die uns bewegt. Inwieweit gibt es hier Möglichkeiten, die wir nutzen können und nutzen sollen, im Sinne einer grundsätzlichen gesellschaftlichen Regulierung, nicht einer Regulierung der Produktion oder der gesamten Wirtschaft, Gesellschaft und Markt, Ware, Wert, abstrakte Arbeit, sondern Nutzung dieser Kategorien für eine gesellschaftliche Regulierung. Das ist für mich die Grundfrage. Das ist der Altbund. Der ist ein Bachunterlieger. Gut, wer will jetzt kommen, müssen jetzt am nächsten Ende kommen, wer will jetzt mal sprechen? Legen wir Wortmeldung vor. Nein. Ja, bitte. Es gibt verschiedene Arten von Bedürfnissen. Zur Befriedigung dieser Bedürfnisse als Grundlage gibt es nur die materielle Warenproduktion und die daraus sich anschließende Wertschöpfung, das wird übersehen. Vielleicht noch ein Satz, Herr Aglitt, Pantarell, das übersehen wir jeden Tag. Es ist alles in ständiger Veränderung. Und man muss natürlich Regeln setzen, aber die dürfen nur gelten als Zeit. Weil morgen sind die Bedingungen andere und da müssen wir die Regeln ändern. Und dazu sind wir auch nicht bereit. Wir klammern uns an Dogmen, egal wo. Gut, jetzt habt ihr beide nochmal ganz knapp, soweit das Bedürfnis besteht, nicht? Das Bedürfnis, das wir noch also, wenn der Harry Wiggins verzichtet, verzichte ich auch. Ich denke, ich meine, das war eh klar, dass wir also jetzt das nicht völlig ausschöpfen können. Und das ist natürlich jetzt erstmal, ja, dieser radikale Gesichtspunkt. Ich will nicht auf Radikalinski hinaus, sondern ich will auf die theoretischen Bestimmungen hinaus, in Verbindung mit der realen Entwicklung des Kapitalismus. Darauf möchte ich nochmal pochen. Gut, ich glaube, wir haben jetzt gut 2 Stunden interessanter Diskussion. Das Ziel war, es ein Austausch von Argumenten, Sichten auf die Probleme, nicht primär abstrakt von bestimmten fiktiven oder vorgestellten Zusammenhängen ausgehen, sondern ausgehend von den realen Bedingungen, Bedürfnissen, Gegensätzen, Widersprüchen. Wie können wir eine Lösung dieser Probleme erreichen? Welche Rolle können dabei eben die Nutzung von Warenbeziehungen spielen? Unterschiedliche Sichten lagen zugrunde, zeigten sich in der Diskussion, werden weiter bestehen bleiben. Das heißt, eins ist, glaube ich, auch deutlich, diese Frage ist nicht einfach wegzuwischen, sondern die spielt für moderne Sozialismusvorstellungen, auch für die Diskussion programmatischer Vorstellungen. Wie kommen wir in der Auseinandersetzung mit den gegenwärtigen Widersprüchen, Gegensätzen des Kapitalismus zu einer anderen Alternative, zu einer menschenwürdigen, zukunftsfähigen Alternative? Können wir dabei diese Kategorie nutzen? Oder wie müssen wir die Gesellschaft in den Regierung gestalten? Das ist eine Frage, die uns auch in Zukunft beschäftigt. Ich möchte den beiden Referenten, Robert Kurz und Alex Herzog, danken.